Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht, Ihnen weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Willkommen zum Kulturspiegel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Heute geht es um das Thema Hallo Herr Nachbar, ein Gespräch mit Pfarrer Holger Saal der Wiesbadener Marktkirche. Seit 2007, dem Jahr nämlich, in dem der Pfarrer der Wiesbadener Marktkirche Holger Saal Vater eines fast Weihnachtsbabys wurde, sein Sohn wurde 3 Tage vor dem Fest geboren, finde ich mich, wie viele andere aus dem Umkreis und weiter weg, in dieser großen, aus roten Backsteinen hochgemauerten Marktkirche mitten im Zentrum der hessischen Landeshauptstadt ein, um die besonderen Predigten, wie er selbst beschreibt, für jedermann mitzuerleben. Mit diesem Pfarrer wird man eingestimmt auf ein, wie er selbst es bei der Geburt seines eigenen Sohnes empfand, Fest der Freude und der positiven Gedanken, wie man es im Gegensatz zum Beispiel der USA eher selten in deutschen Gotteshäusern traditionell findet. Zu oft wird diese dunkle Winterjahreszeit mit Besinnlichkeit, die eher an Schwermut grenzt, belegt. Auch die Predigten bei den Weihnachtsgottesdiensten haben oft den Tenor der notwendigen Wandlung und Besinnung, besser oder großzügiger zu werden, als zentrales Thema. Man erwartet fast einen Vorwurf statt eines Aufrufs, und so ist man hier in dieser schönen großen Kirche immer so positiv überrascht. Hier wird das letzte Lied »O du Fröhliche« wörtlich genommen. So war es für mich besonders interessant, nach der am 24.12.2016 von Pfarrer Saal gehaltenen Predigt mit dem Thema »Hallo Nachbar«, die unter der Überschrift, dieser Überschrift nämlich lief, eine eigene oder eigentliche Ansprache an uns alle war, Saals Gedanken zu diesem und anderen Themen im Gespräch noch einmal zu hören. Was würde er ein halbes Jahr danach zu diesem Mitmachaufruf, den er damals so nett vortrug und der ja nach wie vor angebracht ist, ein Thema sozusagen für jede Jahreszeit, sei es in einer Gemeinde oder bei der Betreuung eines jeden von uns, egal welcher neuer Nachbarn, eben mithilfe derer, die sich gewöhnlich gerne entziehen, sagen. Sein Aufruf, mitzumachen, begann mit dem Singen. Gemeint ist aber natürlich das Mittun. Hier ist unser Gespräch mit Pfarrer Holger Saal der Wiesbadener Marktkirche. Am Mikrofon Susanne Nielsen. Wir sitzen im Kulturspiegel mit Herrn Pfarrer Holger Saal. Und ich kenne Sie aus einer wunderbaren Kirchenzeit, wo Sie gerade Vater geworden sind. Und zwar ist das schon einige Jahre her. Ich glaube, Ihr Sohn ist jetzt 7, kann das sein? 7 oder 8 oder noch älter? 10. 10. Also vor 10 Jahren, da waren Sie gerade Vater geworden, und zwar also kurz vor Weihnachten. Und da haben Sie eine ganz tolle Predigt gehalten und hatten auch darauf Bezug genommen, dass Sie gerade frischer Vater sind. Und das war natürlich ein ganz fröhlicher Weihnachtsgottesdienst, weil man dann hier wahrscheinlich auch noch die eigene Freude mit einbringt über die Geburt eines Kindes. Ja, genau so war es. Also es war am 21.12.2006 ist mein Sohn Johannes geboren. Und 3 Tage später stand ich auf der Kanzel und musste über die Geburt eines Kindes, nämlich des göttlichen Kindes, predigen. Und dann war natürlich klar, dass ich das gar nicht machen konnte, ohne auch die Geburt meines eigenen Sohnes einfließen zu lassen. Das hat einfach so gepasst und ich war voll der Freude und über diesen Segen, der mir da zu uns da zuteil wurde, die Geburt dieses Kindes. Und das hat auf der Kanzel natürlich auch Eingang gefunden, ganz klar. Ja. Das hat mich also absolut dazu gebracht, dass ich fast jedes Weihnachten, also wenn ich hier bin in Wiesbaden, dann also auch Ihnen zuhöre. Und zwar genau den Gottesdienst. Denn Sie machen ja nicht alle Gottesdienste an dem Tag, Sie machen den Kindergottesdienst. Genau. Da geht es immer etwas wild her, das finde ich sehr schön. Da sind lauter Kleine, die da rumwuseln und eine Kirchengeschichte aufführen und so. Also es ist so richtig mit Play auf der... Krippenspiel. Mit Krippenspiel. Genau. Und das habe ich dann auch manchmal mitgemacht, und danach kommt es dann für die Erwachsenen. Und Sie haben gesagt, es gibt ja viele, die eigentlich nur an Weihnachten oder ein paar Mal im Jahr dann in der Kirche erscheinen, und die wollen Sie nicht überfordern. Das heißt, Sie wollen zu Ihnen sprechen, und das ist dann eine andere Predigt, als was Sie normal machen. Genau. Also wenn Sie schon mal das angesprochen haben mit dem Krippenspiel, wir haben am Heiligen Abend 4 Gottesdienste, und die ersten beiden mache ich um 15 Uhr nachmittags das Krippenspiel. Ich bin auch Pfarrer für den Kindergarten bei uns in der Gemeinde. Und übe dann wochenlang vorher schon, also 2 Monate brauchen wir auf alle Fälle, mit den Knirpsen das Krippenspiel ein. Wie alt sind die? Naja, die sind dann von 3 bis 6. Ja, ja, und das ist dann klein. Das ist wirklich klein, genau. Das ist eben auch eine große Herausforderung, jedes Jahr wieder neu, denen auch einen Text zu übermitteln, den sie wirklich auswendig lernen und dann auch in diese Geschichte reinkommen und die dann auch spielen. Aber es ist wirklich ganz herzig. Wir hatten ein Jahr, hatten wir mal eine Maria aus Vietnam und einen Josef, der aus Schwarzafrika kam. Also das ist wirklich, das war wirklich gelebte Integration, weil unser Kindergarten eben auch ganz viele Nationalitäten beherbergt. Ja, und dann nach diesem Krippenspiel, Familiengottesdienst, ist dann um 16.30 Uhr die große Christfestbar, auf die Sie anspielen, wo Sie auch gewesen sind. Das ist einfach der tollste Gottesdienst im ganzen Jahr. Also wirklich, ich verwalte ja viele Gottesdienste, feiere viele Gottesdienste mit der Gemeinde, aber dieser 16.30 Uhr, die Christfestbar, die große Christfestbar am Heiligen Abend, ist halt der besondere, weil halt, da ist die Kirche rappelvoll, auf gut Deutsch gesagt. Und wenn dann aus 1200 Kehlen dann Odo Fröhliche gesungen wird, da läuft es einem wirklich eiskalt den Rücken runter. Das muss ich wirklich sagen. Das ist wunderschön. Und natürlich ist die Gemeinde eine andere als an jedem x-beliebigen Sonntag im Jahr. Ich hatte gerade letzten Sonntag im Sommer Gottesdienst, das ist die 7. nach Trinitatis. Also das ist, sage ich mal, ein Sommergottesdienst. Wir sitzen hier im Sommer, genau. Das ist natürlich auch, jeder Gottesdienst hat seine eigene Würde und Wertigkeit, aber am Heiligen Abend kommen halt wirklich viele Leute, die nur dann kommen. Die gehen vielleicht 2-mal im Jahr zum Gottesdienst, einmal an Ostern und einmal am Heiligen Abend. Und das ist eben eine besondere Herausforderung, weil ich weiß, dass diese Leute es auch nicht mehr gewohnt sind, in den Gottesdienst zu kommen und eine Predigt von 20 Minuten zu hören. Also meine Predigt ist am Heiligen Abend ganz einfach, ganz banal gesprochen, schon kürzer. Und ich muss diese Menschen so ansprechen, dass ich auch Beispiele aus dem täglichen Leben nehme, dass ich sie abhole, wo sie sind, modern gesprochen. Ja, ich muss auch gucken, dass ich, sage ich mal, die Textbasis, den biblischen Text, den ich ja zugrunde lege, die Weihnachtsgeschichte ist ja immer logischerweise Lukas 2, ist der zentrale Text am Heiligen Abend, dass ich das aber so gestalte, dass die Leute das verstehen können. Ja? Also dass ich keine ausschweifende Exegese mache, ja, dass ich nicht auf Textkritik Bezug nehme, all solche Dinge, sondern dass ich es so einfach mache, dass die Leute was davon haben, dass sie mitkommen und dass es sie aber doch auch berührt. Es geht auch darum, die Leute zu berühren mit dieser alten, ewig neuen Geschichte der Geburt des Kindes, ja, auch in uns, ja, ist auch in uns, in jedem von uns, in jeder von uns schlummert ein Kind, auch ein göttliches Kind, das glaube ich ganz gewiss und ganz fest. Und das will auch immer neu angesprochen werden, ja, und es braucht auch sozusagen Nahrung, auch geistliche Nahrung, dieses Kind in uns. Und da ist, kommt diese Geschichte einmal im Jahr gerade recht, ja, sozusagen auch die Menschen daraufhin anzusprechen. Es ist nicht immer alles nur Effektivität und es geht nicht immer nur darum, sozusagen das meiste rauszuholen an Geld, an Macht, an, ja, an all dem, was in unserer Welt so wichtig ist, sondern es gibt auch andere Dinge, die, für die es sich lohnt zu leben und die Gott mit uns vorhat. Ja? Und das ist ganz gewiss nicht immer nur das meiste im Leben sozusagen bis an den Rand auszuschöpfen, sondern für andere da zu sein, Liebe zu schenken, beschenkt zu werden, sich beschenken zu lassen. Auch das ist eine große Kunst, das kann auch nicht jeder. Ja. Danke sagen können, genau, eben, finde ich ganz wichtig. Und all diese Dinge, das kommt an Weihnachten alles hoch, ja, weil die Menschen an Weihnachten eben an diesem besonderen Tag dünner sind, dünnhäutiger. Sie sind leichter ansprechbar, sie sind auch für ihre eigenen Konflikte leichter ansprechbar. Es ist ja nicht umsonst so, dass in den Familien die meisten Konflikte gerade an Weihnachten entstehen oder vielmehr aufbrechen. Da sind sie vorher auch schon, aber sie werden oft unter den Teppich gekehrt. Und an Weihnachten, wo dann man dann Friede, Freude,